Erster Josaphat wurde König an der Stelle seines Vaters. Er machte Juda stark gegen Israel. Zweiter, er legte Soldaten in alle festen Städte von Juda. Er baute Wachen im Land. Dritter, Gott war mit Josaphat. Er lebte wie sein Vorfahre David. Er diente keinen falschen Göttern. Vierter, er suchte den Gott seines Vaters. Er folgte seinen Regeln. Er lebte nicht wie die Israeliten. Fünfter, Gott machte seine Macht sicher. Alle Menschen in Juda gaben ihm Geschenke. Er wurde reich und berühmt. Sechster, er folgte Gott mit Mut. Er entfernte die falschen Altäre aus dem Land Juda. Siebter, im dritten Jahr schickte er Beamte zu den Städten. Sie sollten die Menschen dort lehren. Achter, er schickte auch Leviten und Priester mit ihnen. Sie hatten Namen wie Semaja und Elisama. Neunter, sie lehrten in Juda mit dem Buch von Gottes Gesetz. Sie besuchten alle Städte. Zehnter, die Nachbarn hatten Angst vor Gott. Sie kämpften nicht gegen Josaphat. Elfter, die Philister brachten ihm Silber. Die Araber brachten ihm viele tausend Schafe und Ziegen. Zwölfter, Josaphat wurde sehr mächtig. Er baute Burgen und Städte für Vorräte in Juda. Dreizehnter, er hatte viele Vorräte in den Städten. In Jerusalem hatte er sehr starke Soldaten. Vierzehnter, das sind die Anführer der Familien. Adna war Chef über 300.000 tapfere Männer. Fünfzehnter, neben ihm war Johanan. Er war Chef über 280.000 Männer. Sechzehnter, Amasja diente Gott gern. Er war Chef über 200.000 tapfere Männer. Siebzehnter, Eljada kam aus Benjamin. Er hatte 200.000 Männer mit Bogen und Schild. 18. Josabad war neben ihm. Er hatte 180.000 Männer für den Krieg bereit. 19. Diese Männer dienten dem König. Andere Soldaten bewachten die festen Städte in Juda.